20 Minuten danach, das wird vielleicht 19 Uhr, fangen wir mit dem Unterricht an. Jetzt haben wir so ein bisschen Verspätung, damit die Brüder und Schwestern sich ein bisschen versammeln, weil ich nicht Bescheid gesagt habe, dass wir in dieser Zeit anfangen. Wir können das nicht anders machen, Barakallahu. Das ist Winterzeit. Das ist Winterzeit und das ist schwer. Ich meine, dass wir eine andere Zeit suchen. درس بارك الله فيكم سيبدأ اعتبارا من الآن حوالي الساعة السابعة بعد صلاة العشاء عندنا، لأنه ما عندنا وقت آخر نستطيع أنه بارك الله فيكم نقوم بالدرس فيه. واليوم درسنا هو في رياض الصالحين، ونتابع بارك الله فيكم في باب المراقبة، ودرسنا باللغتين العربية والألمانية. وزو تاريخ السفر عربيشم دويتش، بارك الله فيكم. Und wir machen weiter mit Riyad al-Salihin, Gärten von Tugend. Können die Brüder und Schwestern gut hören, wenn ihr dann eine 1 tippen, Barakallahu fikum, weil manche tippen 2. Okay, kann man hören. طيب. Babu al-Muraqaba, قال الله تعالى, الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. المراقبة لها وجهان. المراقبة لها وجهان. الوجه الأول أن تراقب الله عز وجل، والوجه الثاني أن الله تعالى رقيب عليك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يعني المراقبة، نتكلم عن المراقبة، إما المعنى أنك تراقب الله بأعمالك وأقوالك وبنياتك، وإما أن المراقبة هي من الله عليك، لأن الله سبحانه وتعالى رقيب على كل شيء سبحانه. أما مراقبتك لله سبحانه وتعالى أن تعلم أن الله تعالى يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات. لذلك قال تعالى الذي يراك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أي يراك حين تقوم من الليل وتقلبك في الساجدين، وأنت تتقلب في الذين يسجدون في هذه الساعة. وهذا بالنسبة لي الفعل أو عمل. وباللسان أن تراقب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي في كل كلمة تقولها لابد أن تراقب الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما تقول خير أو تصمت. ومراقبة الله في السر، مراقبة الله في السر أي في القلب، والإنسان عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في قلبه بحيث يبتعد عن الشرك، يبتعد عن الرياء، يبتعد عن الشرك، يبتعد عن الرياء والحقد على المؤمنين، ويبتعد عن الكراهية، ويبتعد عن الأخلاق الذميمة التي تكون في القلب، الحسد، هذه المسائل. فالذي يراقب الله سبحانه وتعالى في هذه المواضع هو الذي فعلا حقق هذه المسألة. والإنسان عليه أن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة رغبة وطمع، وعبادة رهبة وخوف. فذلك الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني فكل شيء لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الأوراق الساقطة من الشجر والأوراق التي تكون على الشجر يعلمها الله سبحانه وتعالى، وحتى الحبة في ظلمات الأرض فالله سبحانه وتعالى يعلمها، فكيف بارك الله فيكم بالذي نقوم به وبالذي نفعل. بارك الله فيكم. باب المراقبة. Al-Muraqaba, das hat man gesagt, Beaufsichtigung. Und das kann auch sein, das bedeutet, man sagt hier Beaufsichtigung. Und Beaufsichtigung ist bezüglich Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns beaufsichtigt. Und natürlich auch, das kann von uns sein, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht und weiß, was wir von Taten tun. So versuchen wir immer, Allah subhanahu wa ta'ala ein Angesicht zu haben, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sieht, was wir tun. Es gibt viele Ayat diesbezüglich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im sinngemäß natürlich übersetzt, Surat 26, die Ayat 217 bis 219, und setze dein Vertrauen in den Allmächtigen, den Allbarmherzigen, der dich sieht, wie du allein beim Gebet stehst und wie du dich bewegst unter denen, die sich niederwerfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, Surah 57, die Ayah 4, und er ist bei euch, wo ihr auch seid, und Allah sieht, was ihr tut. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 3, Ayah 5, Allah ist wahrlich nichts verborgen, weder auf Erden noch im Himmel. Und in Surah 40, die Ayah 19, er kennt die Täuschung der Blicke und das, was die Herzen verborgen halten. Und in Surah 89, Ayah 14, dein Herr ist wahrlich ständig auf der Wacht. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala weiß auch, wenn man etwas Kha'inat al-A'yun, das bedeutet Wama tukhfi as-sudur, Täuschung der Blicke und was die Herzen haben. Das sind bestimmte Ayat diesbezüglich. Bab al-Muraqaba haben wir gesagt. Al-Muraqaba hat zwei Bedeutungen. Entweder, dass wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist auf der Wacht und Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns und weiß alles, was wir tun. Und dass wir selber, weil wir das wissen, dass wir selber in unseren Taten immer das betrachten, dann das in Acht nehmen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht und weiß, was wir tun. Entweder Allah subhanahu wa ta'ala beobachtet uns und sieht, was wir tun, oder von uns, weil wir das wissen, dass wir in unseren Taten immer aufpassen. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns tut. Und die Beaufsichtigung Allah subhanahu wa ta'ala ist in drei Themen. Das ist in unseren Wörtern, in unseren Taten und in unseren im Herzen. Das wird innerlich und äußerlich und wörtlich, was wir sagen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Das bedeutet, setze dein Vertrauen in den Allmächtigen, den Allbarmherzigen. الذي يراك حين تقوم, derjenige, der dich sieht, wie du allein beim Gebet stehst. وتقلبك في الساجدين, und wie du dich bewegst unter denen, die sich niederwerfen. Wie diese Ayah heißt für uns, Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns. Und er sieht auch uns, wenn wir in der Nacht sind, wenn wir allein sind, während alle Leute schlafen, aber und du stehst auf und du willst beten, Allah subhanahu wa ta'ala sieht subhanahu wa ta'ala deine Tat. Und das ist bezüglich der Taten. Das bedeutet, in deinen Taten sollst du Allah subhanahu wa ta'ala immer beobachten, indem du weißt, Allah sieht, was du tust und weiß, was du tust. Dann in den Wörtern, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das wird jedes Wort, was man gesagt hat, wird geschrieben von den Engeln. Es gibt einen Engel, die guten Taten schreibt, und ein Engel schreibt die schlechten Taten. Und das wird jedes Wort, wenn das auch gesagt, wenn jemand etwas gesagt hat, dann Allah subhanahu wa ta'ala hat das so gemacht, dass das jemand schreibt, die Engel schreiben. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der an Allah am letzten Tag glaubt, sagt Gutes oder schweigt. Bezüglich dann innerlich, dann sollte man Allah subhanahu wa ta'ala, fürchten, indem man kein Schirk begeht, kein Riya begeht, kein Neid hat, kein Hass hat und so weiter. Weil die innerlich sind. Ja. Mokatla, الحمد لله. الحمد لله سامحني بارك الله فيك يا رب سامحني وقلت لك ودي ما ودون الحمد لله ايش درس امبارح هذا ما طالع جاي ايش درس امبارح هذا ما عارف الحمد لله خير ان شاء الله. ما نزلت بارك الله فيكم ما نزلت الله سبحانه وتعالى سو ان بيتد دس من الله سبحانه وتعالى فرشتت und dass man natürlich auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala hofft und Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles und Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Allah subhanahu wa ta'ala weiß die Zahl von den Blättern, die von Bäumen fallen. Kennt die Zahl. Das heißt, überlege dir, wie viele Millionen so unter Milliarden Bäumen wir auf dieser Erde haben. Und wie viel dann von Billionen Blätter wir haben, Allah subhanahu wa ta'ala kennt das ganz genau, subhanahu wa ta'ala. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was wir, barakallahu fikum, tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß auch, was in der Erde ist. Was in der Erde ist und was im Meer ist. Und was barakallahu fikum, wie viel die Tropfen, wie viel die Tropfen des Regens sind. Alles weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Beispiel für uns Muslime, damit wir genau wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Zahl von Tropfen von Wasser weiß und wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Zahl von Blättern weiß und wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Teilchen, die in der Erde sind, kennt und die Zahl von ihnen weiß. Das heißt, bestimmt, Allah subhanahu wa ta'ala auch weiß, was wir im Herzen haben und was wir sagen und was wir tun und wie wir in diesem Leben wirken. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Und das sollte für uns etwas sein, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbeten, auf ihn vertrauen und dass wir aufpassen, das heißt, dass wir keine Sünden begehen und dass wir nichts Schlechtes tun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم dann kommen wir zur zweiten Ayah Allah subhanahu wa ta'ala oder dritten Allah subhanahu wa ta'ala ist mit euch wo ihr auch seid oder bei euch wo ihr auch seid und Allah sieht was ihr tut Barakallahu fikum unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch nicht vergessen. Das heißt, ich rede erstmal auf Arabisch, dann auf Deutsch. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أي Allah سبحانه وتعالى مع عباده أينما كانوا في بر أو بحر أو جو أو ظلمة أو ضياء في أي حال. وهذا يدل على كمال إحاطته سبحانه وتعالى علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان يعني في المكان إنما الرحمن على العرش استوى هو فوق عرشه سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده سبحانه وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى ولكنه قريب قريب سبحانه وتعالى من عباده وهو أقرب إلينا من حبل الوريد من حبل الوريد وهو معكم وهو معكم أين ما كنتم بارك الله فيكم المعنى أن الله سبحانه وتعالى يراكم يراكم ويسمعكم أينما كنتم ويؤيدكم وينصركم يؤيدكم وينصركم سبحانه وتعالى وهذه الصفة هي صفة المعية هذه الصفة هي صفة المعية لله سبحانه وتعالى فنقول الله سبحانه وتعالى معنا ولكن كيف الله أعلم ما يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وليس المعنى كذلك أنه معنا مكانا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان ولا يحيط به زمان سبحانه وتعالى لأنه فوق العرش سبحانه وتعالى فذلك تارة تأتي هذه المعية على بالتهديد. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله يراهم ويسمعهم معهم هم. التهديد. وتارة إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. أي الله سبحانه وتعالى ينصرهم وكذا. وإن الله مع الذين اتقوا. وتارة يكون مضافا إلى المخلوق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية للرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام لما ذهبا إلى فرعون. فهذه المعية خاصة إنني معكما أسمع وأرى بالسمع والرؤيا. هذه الآية بارك الله فيكم هذه الآية نستفيد منها فائدة عظيمة ألا وهي أنك إذا آمنت بأن الله معك يراك ويسمعك الله سبحانه وتعالى فعليك أن تراقبه وتتقيه لأنه لا يخفى عليه حالك ولو كنت أين ما كنت. لكن ليس الله سبحانه وتعالى في مكان معك وإنما الله سبحانه وتعالى معنا سبحانه وتعالى وهو مستو فوق عرشه. فهذا يؤثر في المؤمن بحيث دائما يفكر هذا المؤمن الله سبحانه وتعالى معي ويراني ويسمعني. بارك الله فيكم. Und er ist bei euch, wo ihr auch seid. Und Allah sieht, was ihr tut. Diese Aya hat eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala mittendrin. Das heißt, Sifat al-Ma'iyya. Diese Eigenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns ist. Aber nicht mit uns platzmäßig oder ortmäßig. Weil Allah subhanahu wa ta'ala keinen Ort hat. Und kein Platz hat, subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Ort und den Platz erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Er braucht keinen Ort, kann Allah subhanahu wa ta'ala umfassen, keine Zeit kann Allah subhanahu wa ta'ala umfassen. Allah subhanahu wa ta'ala ist vom Ort Zeit unabhängig, subhanahu wa ta'ala. Aber hier gibt es eine Eigenschaft, das heißt Sifatu al-Ma'iyya. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, huwa ma'akum aynama kuntum. Das heißt, egal wo ihr seid, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit euch oder bei euch. Das heißt, aber nicht ortmäßig, nochmal barakallahu fikum, nicht platzmäßig, sondern das hängt davon ab. Entweder Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt oder Allah subhanahu wa ta'ala warnt. Allah subhanahu wa ta'ala hilft. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit seinen Geschöpfen, dass er sie sieht und dass er sie hört, was sie tun. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinem Thron, subhanahu wa ta'ala. Allah ist über seinem Thron. Er sieht und weiß, was seine Diener tun. Und diese Eigenschaft al-Ma'iyya, das heißt mit uns sein oder mit sein, das bewegt uns in unserem Leben, dass wir genau wissen, Allah sieht alles, weiß alles. Deshalb sollen wir aufpassen, was wir tun, was wir sagen, was wir machen. Und dazu noch, Allah subhanahu wa ta'ala ist näher als unsere Schlagader zu uns. Nochmal, nicht ortmäßig, sondern, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala, wir wissen nicht wie, ja? Weil wir nicht nach dem Wie fragen. Allah ist näher als unser Schlagader. Allah ist mit uns. Aber wie, das wissen wir nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht erklärt. Aber manchmal schon. Allah subhanahu wa ta'ala sagte Musa a.s. und zu Harun. Ja, Musa und Harun hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt, geht zu Pharao und mahnt ihn. Ich bin mit euch. Ich höre und ich sehe. Ich höre und sehe. Das ist für uns, diese Aya hat mit diesem Thema, und wir reden über Al-Muraqaba, hat das mit diesem Thema zu tun, indem wir wissen, Allah sieht uns, weiß, was wir tun, deshalb passen wir auf. in unseren Taten, in unseren Wörtern. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Allah subhanahu wa ta'ala بالمرصاد لهم. هو بالمرصاد لكل طاغية ولكل ظالم. فعاد الذين طغوا في البلاد الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم عذابا من عنده سبحانه وتعالى. وكذلك فرعون لما طغى أرسل الله سبحانه وتعالى عليه عذابا وغيرهم من الأقوام السابقة لما بارك الله فيكم طغوا وتجبروا الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم العذاب. فيا ابن آدم لا تظن أن الله سبحانه وتعالى إذا تركك هكذا أنه يتركك دائما أو أمهلك أنه يمهلك دائما، وإنما هذا استدراج. واعلم أن الله يراقبك ويراك، والله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم ولا يحب الظلم سبحانه وتعالى. فذلك هذه الآية إن ربك لبالمرصاد فيها معنى عظيم، فيها معنى عظيم للمسلم، أي أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يدعه يظلم دائما. وإذا مات في الدنيا يوم القيامة ينال جزاء الظلم الذي ظلمه للناس. بارك الله فيكم. Dein Herr ist wahrlich ständig auf der Wacht. Oder Allah subhanahu wa ta'ala bestraft diejenigen, die schlecht tun oder die ungerecht getan haben. Diese Aya kommt vor, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte von Ad erzählt hat. Das war ein Volk, sie haben den Propheten, der zu ihnen gesandt worden ist, nicht bestätigt. Sie haben gegen ihn sie wollten ihn nicht haben, sie haben Schlechtes getan, trotz dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen viele Gaben gegeben hat, aber sie wollten Allah nicht danken, sie wollten Allah nicht anbeten, sie wollten Allah subhanahu wa ta'ala nicht danken, nicht anbeten, dann haben sie ihre Strafe bekommen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist auf der Wacht, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was wir tun, und dann Allah subhanahu wa ta'ala bestraft in der festgesetzten Frist, was er gesetzt hat, subhanahu wa ta'ala. Pharaon, das Gleiche. Pharaon, der hat den Leuten gesagt, ich bin euer Gott. Ich bin euer Herr. Und der wollte Musa töten. Und auch die anderen Völker. Es gab immer Völker, die Unrecht getan haben. Dann haben sie ihre Strafe bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Leute in unserer Zeit oder in auch früheren Zeiten, sie haben Schlechtes getan und sie haben gedacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen gut meint. Auf keinen Fall. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Leute gelassen für eine Weile. Vielleicht kehren sie zurück. Aber sie haben das nicht getan. Dann haben sie die Strafe bekommen. Das wird jeder, der Unrecht tut und der bekommt mehr, der sollte nicht denken, dass das gar gute Gabe ist, weil er gut ist. Nein, das ist eine Art, barakallahu fikum, Anlockung. Damit diese Person weiter und weiter schlecht tut und dann bekommt diese Person die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Mensch sollte dieses Beispiel im Kopf behalten. Wenn man Unrecht tut und schlecht macht, bekommt man die Strafe in Dunya, in diesem Leben, in diesem diesseitigen Leben. Wenn aber diese Strafe nicht groß ist, dann gibt es dann im jenseitigen Leben dann große Strafe, und das ist die Hölle, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann die nächste Ayah. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم خيانة الخائنة، يعني العاقبة، ويجوز أن تكون يعني من باب الصفة. يعني العين في لا خيانة، فالله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان لما ينظر وكذا، وهي يعلم حتى النظرة هذه إذا كانت نظرة فيها خيانة، نظرة ليست جيدة، ويعلم ما تخفي الصدور، سواء كان هذا الذي تخفيه الصدور حقان أم باطلا. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يعني بالنسبة لنا الآن، بالنسبة لموضوعنا بارك الله فيكم، أي أنك لا تظن يا ابن آدم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم نظراتك وسكناتك، ولا يعلم ما في صدرك وما في قلبك وما في عقلك. إياك، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي يعلم أن الله قريب منه إليه ومعه ويراه ويعلم خائنة الأعين ويعلم ما في الصدور، هذا يجب أن يؤثر فيه بحيث أنه ما يظلم وما يعصي الله سبحانه وتعالى، وإذا عصى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. دي letzte آية: erkennt die Täuschung der Blicke und das, was die Herzen verborgen halten. Das heißt, بارك الله فيكم، mit dem Auge könnte man etwas Untreues tun. Das wird man blickt so etwas. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt auch die Blicke und die Täuschung auf der Blicke. Das wird, es kann ein Blick sein, was täuscht, aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß das genau, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat und weil Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, was seine Diener tun. Und Allah weiß auch, was die Herzen verborgen. Das heißt für uns jetzt, was bedeutet diese Ayah? Das bedeutet, man muss als Muslim genau wissen, Allah sieht alles, hört alles, weiß alles. Das bewirkt unsere Handlungen, indem wir in jede Handlung Allah subhanahu wa ta'ala beobachten. Ja, ist das für Allah, dann tue ich. Ist das nicht für Allah, dann tue ich nicht. Ist das gut, tue ich. Ist das schlecht, tue ich nicht. Und das ist der Sinn in diesem Fall. Das ist der Sinn, barakallahu fikum. Es ist immer überlegen und genau im Herzen wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles sieht, hört subhanahu wa ta'ala, und alles wird geschrieben und man kann die Strafe in diesem Leben bekommen. Wenn nicht, dann am letzten Tag ist die Strafe sehr groß und schmerzhaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat damals seine Gefährten befohlen, dass sie bestimmte Leute, dass diese Leute, wenn sie auch sich an die Kaaba hängen, dass diese Leute bestraft werden. Und dann kam einer von ihnen zum Propheten und er hat seine Hand dem Propheten gegeben. Der Prophet hat seine Hand nicht gegeben. Er hat gesagt, ich bin gekommen, ich zeige Reue und so weiter. Der Prophet hat nicht die Hand gegeben. Zweimal, bei drittes Mal hat der Prophet die Hand gegeben. Der war weggegangen. Der Prophet hat gesagt, hat keiner von euch verstanden oder gemerkt, was ich gemeint habe? Ich habe ihm zweimal die Hand nicht gegeben. Er sollte bestraft werden. Aber dann haben sie gesagt, oh Prophet, hättest du nur mit deinem Auge oder hättest du uns ein Zeichen gegeben? Der hat gesagt, Allah hat es verboten, dass ein Prophet sozusagen Kha'inat la'ayun hat, dass er täuscht und sowas. Schaut mal die Ehrlichkeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch wollte er nicht ein Zeichen mit Auge oder mit der Hand geben. Und so sollten wir sein, barakallahu fikum. Deswegen, wir sollen transparent erstmal mit Allah subhanahu wa ta'ala sein. Dann mit den anderen Menschen. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft bei einem Muslim. Wir fachen die Geschichte von Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Amr bi unas, hatta lau ta'allaku bi astar al-ka'ba, an yuqtalu. Faja'ahu ahaduhum, wa mad yadahu Nabi sallallahu alaihi wa sallam yubay'u. Fa'Nabi sallallahu alaihi wa sallam ma bay'ahu. المرة الأولى الثانية الثالثة بايعوا. فلما ذهب الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما فيكم رجل قام إلى هذا؟ قالوا يا رسول الله أنا يعني أشرت لنا. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. شوف الصدق مع الله سبحانه وتعالى أنه حتى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل. فسبحان الله. وأما بالنسبة للأحاديث فالحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هكذا روى الحديث هنا. هكذا رواه هنا، ولكن فيه زيادة، فيه هنا نقص. هذا الحديث فيه نقص، لأنه هنا رواه هكذا، يعني هو رواه بهذه الرواية، ولكن هنا قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. الموضوع عن الرؤية. نعم. طبعا هذا الحديث طويل جدا، وشرح الحديث طويل جدا، ونحن شرحناه أكثر من مرة. لذلك لن أشرح هذا الحديث مرة أخرى، وإنما سنأخذ من هذا الحديث الأمر المهم من هذا، بارك الله فيكم، أو الشاهد من هذا الحديث. والشاهد طبعا ما ذكره، الغريب أن الشاهد لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، بارك الله فيكم. ديز حديث ist Hadith von Umar radhiyallahu anhu. Das ist sehr bekannt. Hadith von Umar. Und zwar, Umar sagte: Während wir beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saßen, erschien plötzlich ein Mann, dessen Kleidung strahlend weiß und dessen Haar tief schwarz war und der kein Anzeichen einer Reise an sich hatte und den niemand von uns kannte. Er setzte sich neben zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wobei er seine Knie zusammengetan hat und seine Hände auf den Winkel getan hat. Dann sagte er: Oh Muhammad, erzähle mir von Islam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Al-Islam ist, dass du bezeugst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dass du das Gebet verrichtest, Zakat entrichtest, das Fasten von Ramadan vollbringst und dass du Pilgerfahrt zum Hause Allah durchführst, wenn du imstande bist. Der sagte ihm: Du hast die Wahrheit gesprochen. Umar sagte: Wir fanden das komisch, dass die Person dem Propheten Muhammad sallam diese Frage stellt und dass er ihn bestätigt. Dann sagte ihm: Erzähle mir von Iman. Der Prophet sagte, dass du an Allah glaubst, an Engel glaubst, an Propheten und Gesandte glaubst, an den letzten Tag, und dass du glaubst an Al-Qadr, das wird die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala im Guten und im Schlechten. Der Mann sagte ihm auch: Sadaqt, du hast die Wahrheit gesprochen. Eigentlich hier sollte, barakallahu fikum, noch Akhbirni an al-Ihsan. Das wird erzählen hier von Ihsan. Aber der Autor hat das hier nicht gebracht. Es gibt hier einen Fehler. Da sollte man das, barakallahu fikum, machen, beseitigen. Und zwar, der hat ihm gesagt: Akhbirni an al-Ihsan. Erzähle mir von al-Ihsan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass du Allah so anbetest, als ob du Allah sehen würdest. Wenn du aber Allah nicht siehst, dann bete Allah so an, dass er dich sieht. Dass du weißt, dass er dich sieht. Dann sagt ihm, Akhbirni an Sa'a, das heißt, erzähle mir von der Stunde, von dem letzten Tag. Der Prophet sagte, der Gefragte weiß nicht mehr als der Fragende. Er hat ihm gesagt, erzähle mir von ihren Zeichen. Er sagte, dass die Dienerin ihren Herren gebärt und das barfüßige, nackte, mittellose Schafhirten Bauten in der Höhe ziehen. Dann verabschiedete sich der Mann und ich blieb, so sagte Umar, und ich blieb noch geraume Zeit dort. Schließlich sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu mir, oh Umar, weißt du, wer dieser Fragesteller war? Ich antwortete, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Da sagte er, es war Jibril, der kam, um euch zu unterweisen und euch eure Religion zu lehren, dass wir damit ihr eure Religion lernt. Yu'allimukum dinakum. Wichtig ist von diesem Hadith Al-Ihsan. Das bedeutet jetzt für uns, ich werde nicht das ganze Hadith, Barakallahu fikum, ich werde nicht das ganze Hadith erklären, weil wir dieses Hadith schon ein paar Mal erklärt haben. Das heißt, da kann man auch an anderen Berichten hören. Aber hier, Barakallahu fikum, werden wir inshallah nur den Beweis nehmen. Und zwar, Akhbirni an al-Ihsan. Das heißt, was ist Ihsan? قال أن تعبد الله كأنك تراه هذا يسميه العلم مقام المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك يسموه مقام الإخلاص مقام الإخلاص يعني أنك دائما تعبد الله كأنك تشاهد الله سبحانه وتعالى أمامك تجعله أمامك سبحانه وتعالى فكيف ستكون أعمال المؤمن إذا كان يعبد الله كأن الله أمامه شاهده يراه سيبتعد عن الخطأ وسيعمل الخير وهذا هو المطلوب بارك الله فيكم der Beweis von diesem Hadith ist erstmal dass man Allah سبحانه وتعالى so anbetet indem man Iman und Islam hat indem man weiß es wird einen letzten Tag kommen indem man weiß dass Allah سبحانه وتعالى uns sieht Und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala so anbeten müssen, als ob wir Allah subhanahu wa ta'ala sehen würden. Und das ist hier der Beweis. Was ist Ihsan? Er sagte, dass du Allah subhanahu wa ta'ala so anbetest, als ob du ihn sehen würdest. Aber wir sehen Allah nicht im Leben. Im Leben sehen wir Allah nicht. Allah subhanahu wa ta'ala wird gesehen, wenn die Leute ins Paradies kommen. Am letzten Tag. Aber im Leben keiner hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, mit Augen. Keiner. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Der Prophet hat Allah nicht gesehen, mit seinen Augen. Aber er hat von ihm geträumt. Und das ist anders. Aber dass du Allah so anbetest, als ob du Allah sehen würdest. Überlege dir, wenn wir Allah jetzt sehen, Wie werden wir handeln im Leben? Da werden wir alle immer Gutes tun. Wir werden niemals Schlechtes tun, weil er uns sieht und weil wir ihn sehen. Aber weil wir ihn nicht sehen können in diesem Leben, dann wissen wir, er sieht uns. Dann versuchen wir Gutes zu tun, Schlechtes zu verlassen, weil wir wissen, Allah sieht uns. Und diese zwei Stufen nennen die Gelehrten Stufe von Sehen und Stufe von Ikhlas. Stufe von Ansicht und Stufe von Ikhlas. Stufe von Ansicht, das wird also, ob wir Allah ansehen würden oder sehen würden, dann ist es am höchsten. Dann Al-Ikhlas, das ist, wenn du weißt, dass Allah dich siehst, deshalb versuchst du alle Taten, für ihn, gute Taten für ihn zu verrichten. Und du versuchst, schlechte Taten zu meiden. Und das ist hier der Sinn, Barakallahu fikum, dieses Kapitels, was wir hier, Barakallahu fikum, was wir hier behandeln. Und alle anderen jetzt Informationen, die in diesem Hadith sind, die sind natürlich alle wichtig. Die sind alle wichtig, aber der eigentliche Beweis ist für unser Thema ist das wahre Leben, das wir hier haben. Okay. Wir wollen nicht mehr als eine Stunde machen. Wir wollen nicht mehr als eine Stunde machen, weil wir schon versprochen haben, dass wir nur eine Stunde im Unterricht bleiben. Und das ist jetzt eine Stunde, obwohl wir auch 15 Minuten Verspätung gehabt haben. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wir werden jetzt stoppen bis Nital und dann treffen wir uns morgen. Wir werden inshallah uns am Morgen treffen zum Unterricht. Und jetzt kommen wir zu Ende. Ich habe das nicht erzählt und nicht erklärt, tut mir leid, ja. Weil wir in Stuttgart waren, wir haben ein Seminar gehabt, deshalb am Freitag habe ich Freitag haben wir keinen Unterricht, deshalb habe ich auch vergessen, zu Bescheid zu sagen, Barakallahu fikum. Die Zeit wurde umgestellt und deshalb Salat al-Isha bei uns ist ungefähr 18.30 Uhr geworden. 18.30 Uhr. Und wir fangen mit dem Unterricht ungefähr 19 Uhr. Das wird 10 vor 19. Das wird 18 Uhr, vielleicht 50, 18 Uhr so in dieser Zeit. Deshalb Barakallahu fikum Bescheid wissen, dass wir auch ab morgen so in dieser Zeit mit dem Unterricht anfangen. Ich weiß, dass manche jetzt vielleicht jetzt reinkommen werden. Aber tut mir leid, ich habe das nicht gesagt. Wir waren in Stuttgart, das war sehr schöner. Sehr schönes Seminar. Das war ein sehr schönes Seminar, Barakallahu fikum. Sehr schönes, Entschuldigung. Das war, es gab sehr viele Leute. Ja, diejenigen auch, die dort waren, die können vielleicht auch den anderen davon erzählen, wie das war. Aber, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, es gab sehr viele Brüder, junge Brüder und sehr viele Schwestern, denke ich auch. Und allgemein war es so, die Leute von der Moschee, die haben uns sehr gut empfangen. Die Leute von der Moschee haben uns sehr gut empfangen. Die waren nette Leute, gute Brüder, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle segnen. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, da gab es ein bisschen Barakallahu fi jazakallahu khair. Das war natürlich auch, inshallah, die Brüder und Schwestern, die haben etwas mitgenommen, wissenmäßig. Das war ein bisschen schwer. Und inshallah werden wir das wiederholen. Das ist das zweite Mal in Stuttgart. Weil die Brüder hier, Barakallahu fik, in der Moschee, weil die Brüder in der Moschee, die wollen auch nach Hause. Und ich kann sie nicht immer aufhalten. Lange aufhalten. Für unsere Brüder hier in der Moschee, Subhanakallah, Muhammadik, Ashadu Allah, Ilham, Tassafiruk, Atu, Malik. Ja, ich bin auch.